Professor van Dusen und das Phantom der Oper. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Die Oper. Ich? Das ist nicht der Ernst, mein lieber Hedge. Ich bin nur der Bote, Professor. Die Einladung stammt von Mr. Grau. Grau? Sie meinen den Intendanten der Metropolitan Opera, mein lieber Hedge? Den Bostamet. Genau den, Professor. Ich habe ihn vorhin im Club getroffen. Er hat mir sein Leid geklagt und dann hat er Sie heute Abend zur Vorstellung gebeten. Mich natürlich auch. Mein lieber Hedge, entsinnen Sie sich des Mordfalls Lawrence King? Na klar, Professor. Titel in der Chronik. Professor van Dusen beschwört einen Geist. Mai 1901. Dann rufen Sie sich gefälligst meine abschließenden Worte ins Gedächtnis zurück, in welchen ich mich über die mit dem Begriff Oper assoziierte Aura des Irrationalen, der Täuschung, des Scheins ausließ und konstatierte, dies sei nicht das passende Milieu für Professor van Dusen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ach, ich weiß nicht, Professor. In der Met ist es doch ganz amüsant. Man hört gute Musik, trifft Leute und wenn man nichts Besseres vorhat... Man hat aber, mein lieber Hedge, sofern man Professor Dr. Augustus van Dusen ist, Wissenschaftler, Forscher, Erfinder... Denkmaschine und Kriminologe. Amateurkriminologe. Geschenkt, Professor. Apropos Amateurkriminologie... Mr. Grau hat Ihnen da einiges zu bieten. Unerklärliche Vorfälle, Erpresserbriefe. In der Oper? Mysteriöse Machenschaften. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Erklären Sie sich näher. Sie kennen das Phantom, meine Damen und Herren. Van Dusens große Gegnerin. Fünfmal haben die beiden die Klingen gekreuzt und fünfmal hat der Professor haushoch gewonnen. Was Sie aber bisher nicht wissen, in der gewaltigen Chronik der Denkmaschine gibt es noch ein Phantom, das Phantom der Oper. Das heißt, eigentlich waren es sogar zwei Phantome der Oper. Sie finden das unglaublich, meine Damen und Herren? Sehr richtig. Und diesen unglaublichen Fall will ich Ihnen heute erzählen. Ort, die Intendantenloge der Met, rechts über dem Orchestergraben. Zeit, Mittwoch, der 12. Februar 1902, abends kurz vor 8. Begonnen hatte die Geschichte allerdings schon ein paar Wochen früher. Anfang des Jahres ging's los. Gerede, Gerüchte. Eine unheimliche Gestalt geisterte im Hause herum. Hinter der Bühne, im Keller, vor den Garderoben. Schwarze Kapuze, schwarzer Umhang, Maske vorm Gesicht. Das Phantom der Oper? Ja, so hat man die Erscheinung getauft, Mr. Hedge. Womöglich eine alkoholinduzierte Halluzination, Mr. Grau. Das irreale Produkt überreizter Fantasie. Einbildung unmöglich, Professor. Ich hab's ja selbst gesehen, das Phantom. Neulich Abend, ich machte gerade die Tür zu meinem Büro auf. Da stand es plötzlich auf dem dunklen Gang. Als ich näher kam, bog es um die Ecke und war verschwunden. Spurlos. In der Tat, Mr. Grau. Ein eher lächerlicher Mummenschanz in einem dem musikalischen Mummenschanz geweihten Gebäude. Deshalb wünschten Sie mich zu konsultieren? Gott behüte, Professor. Wenn das Phantom beim schlichten Herumspuken geblieben wäre, hätte ich Sie wohl kaum bemüht. Aber dann fingen die Zwischenfälle an. Während der Vorstellungen, auf offener Bühne, vor unserem Publikum. Aha. Berichten Sie, Mr. Grau. Wohlan. Zwei Wochen ist es her. Wir gaben Rheingold, die meisterhafte Oper Richard Wagners, das Vorspiel, wenn Sie es so wollen, zum urgewaltigen Ring des Nibelungen. Ja, wenn es um Opern ging, konnte der gute Grau, sonst eher kurz angebunden, richtig lyrisch und ausschweifend werden. Ich erlaube mir daher, seinen Bericht kurz zusammenzufassen. Also. Rheingold, vierte Szene. Auf der Bühne ist Fafner gerade dabei, den Nibelungenhort einzusacken. Plötzlich Unruhe in einer der Logen. Mrs. Astor, die wohlbekannte Königin der New Yorker Gesellschaft, lässt ihr Opernglas fallen, springt auf. Das ist meins! Mein Collier! Geben Sie mir es sofort zurück! Gestern ist es mir gestohlen worden, mein teures Rubin-Collier. Und jetzt sehe ich es hier, auf der Bühne. Wo sind Sie denn fertig? Seid ihr zufrieden? Tatsächlich. Mrs. Astors Collier. Mitten im Schatz der Nibelung. Die Besitzerin bekam ihr Schmuckstück natürlich wieder. Und als Mr. Grau die Angelegenheit später untersuchte, erfuhr er, am Nachmittag sei das Phantom in der Requisitenkammer gesichtet worden. Eine Woche später der nächste Vorfall. Meistersinger. Erster Aufzug, dritte Szene. Diesmal geht die Unruhe von der Bühne aus, von den versammelten Meistern und Lehrjungen. Sie fangen an, krampfhaft zu zucken, schneiden Grimassen, rutschen hin und her, zappeln, krümmen sich. Schließlich rennen sie einzeln oder in Gruppen von der Bühne. Warum? Weil jemand in den Trinkwasserbehälter an der Kantinenwand einen kräftigen Schuss Rizinusöl praktiziert hatte. Und, Sie werden es erraten haben, ein paar Stunden vorher war das Phantom mal kurz in der Kantine aufgetaucht. Dritter und bisher letzter Zwischenfall. Vor 3 Tagen Tristan und Isolde, dritter Aufzug, dritte Szene, kurz vor dem Ende. Voller Gefühl singt Isolde sich in ihren Liebestod. Das Publikum lauscht gebannt. Unter den Felsen aus Papaché. Miss Lilli Lehmann, die Sängerin der Isolde, kriegte einen Tobsuchtsanfall, das Publikum pfiff und verlangte sein Geldzeug. Na, was sagen Sie jetzt, Professor? Halluzinationen? Mummenschanz? Eine Serie grober Scherze, wie es den Anschein hat, Mr. Grau. Scherze? Das ist wohl kaum das treffende Wort. Es sind Verbrechen. Schandtaten wider Kunst und Kultur. Wider Richard Wagner, genauer gesagt. Sehr richtig, mein lieber Hitch. Von den Machenschaften des Phantoms waren einzig und allein Opern von Wagner betroffen. Aber das ist es doch gerade, Professor. Genau darum geht's. Um Wagner. Um den Spielplan. Sehen Sie, Professor, die Metropolitan Opera New York ist eine Aktiengesellschaft. Was gespielt wird, bestimmen die Aktionäre. Rund 100 gut sortierte Millionäre. Besser gesagt, ihre Gattin. Und die sind für Wagner, weil er tiefsinniger ist und schwerer zu verstehen als andere Komponisten. Und länger und langweiliger. In einem Wort, kulturvoller. Also spielen wir in dieser Saison viel Wagner zur Freude unserer Aktionäre. Andere freuen sich weniger. Dieser Brief lag am Neujahrstag auf meinem Schreibtisch. Lesen Sie vor, Hedge. Ihr Wunsch, Professor, ist mir wie stets Bedürfnis. Mr. Maurice Grau, Sie erfrechen sich den Musikliebhabern dieser unserer Stadt abstoßenden, dissonanten Brei aus der trüben deutschen Giftküche vorzusetzen. Und das auch noch im Übermaß. Wir verlangen Schluss mit Wagner. Wir fordern Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini. Wenn Sie uns weiterhin mit germanischem Getöse quälen, werden Sie es bereuen. Sie sind gewarnt. Viva il bel canto, gezeichnet die Freunde der italienischen Oper. Und hier rechts unten, na, sieht aus wie eine Hand. Der Abdruck einer schwarzen Hand. Die schwarze Hand? Sehr interessant. So macht die Oper Dichter aus uns allen. Mr. Grau, was wird heute eigentlich gespielt? Hatte ich das nicht gesagt, Mr. Hedge? Psst, Lohengrin. Aha. Sie rechnen mit einer neuerlichen Attacke des Phantoms, Mr. Grau? So ist es, Professor. Deshalb wollte ich Sie hier haben, damit Sie dem Spuk ein Ende machen. Das Vorspiel klingt aus. Kein Zwischenfall. Kein Phantom. Der Vorhang geht hoch. Kennen Sie Lohengrin, meine Damen und Herren? Falls nicht, der erste Aufzug spielt im Freien auf einer Wiese in Brabant. Und auf dieser Wiese wimmelt es nur so von Grafen und Edlen, Reisen und Mannen, Knechten und Volk. König Heinrich ist auch da. Inzwischen sind alle auf der Bühne am Lesen. Dann packt es auch den Dirigenten, die Musiker, die Zuschauer im Parkett und in den Logen. Die ganze Met niest. Eine Niesepidemie, eine Niesorgie. Nur einer lässt sich nicht anstecken, bleibt wie immer kühl und ganz. Offenkundig ist das, was Sie erwarteten und fürchteten, eingetroffen, Mr. Grau. Genau, Professor. Das Phantom hat Sie wieder zugeschlagen. So ein böses Dauerniesen kann einen die Oper zurecht vermiesen. Da ist einer runtergefahren. Beim Stierboden. Auf die Bühne. Ein Mensch im schwarzen Umhang, wenn ich recht sehe. Mit einer Maske vor dem Gesicht. Das Phantom. Vorhang! Vorhang! Auf zur Bühne, meine Herren. Lassen Sie uns das mysteriöse Phantom der Oper in näheren Augenschein nehmen. Auf und hinter der Bühne herrschte das Chaos. Sänger, Choristen, Bühnenarbeiter wuselten ziellos herum, niesten vor sich hin, wussten nicht, was ihnen geschehen war und was sie tun sollen. Während Grau die Bühne räumen ließ, machte der Professor sich einer reglosen, blutigen Gestalt vor dem Souffleurkasten zu schaffen. Tot. Die Leiche weist vielfältige Läsionen auf. Todesursache ist jedoch eindeutig eine Fraktur der Spina dorsalis im Bereich der Halswirbel. Für Sie, mein lieber Hedge, Genickbruch. Danke, Professor. Ein Beutel in der rechten Hand. Was ist da drin? Niespulver? Schnupftabak. Feinste Rapé, eine Virginia-Mischung, wenn ich nicht irre. Was dagegen, wenn ich ihm die Maske abnehme, Professor? Nur zu, Mr. Grau. Ich möchte doch zu gerne sehen, wer dahinter steckt. Moroni! Sie kennen den Mann, Mr. Grau? Aber ja, das ist Moroni, einer unserer Korrepetitoren. Und vertonter Oper in seiner Freizeit, ausgefallenes Hobby. Ich nehme an, die Freunde der italienischen Oper haben ihn dazu angestiftet. Und ihn, wie zu vermuten steht, bezahlt. Er hat vom Schnürboden aus Schnupftabak verstreut, ist dabei ausgerutscht und da liegt er nun. Und streut nie mehr. Also endet der böse Start. Don Giovanni. 1, 2, 3, jetzt ist vorbei mit der Opernstörerei, Max und Moritz. Hedge. Wilhelm Busch? Hedge. Von der Oper habe ich noch nie was gehört. Egal. Das Phantom ist tot, die Zwischenfälle sind vorbei. Mir fällt ein Stein vom Herzen, vor allem, wenn ich an den Sonntagabend denke. Sonntagabend, Mr. Grau? Ja, wissen Sie das nicht, Professor? Sonntagabend findet in der Met eine große Gala-Vorstellung statt, zu Ehren des neuen italienischen Botschafters. Der Fürst von Monteleone ist ein bekannter Opernfreund. Und weil er die letzten Jahre als Botschafter in Burma verbracht hat, wo es bekanntlich keine Opernhäuser gibt, wollen wir ihm was Gutes tun. Mit Wagner? Um Gottes Willen, nein, Puccini, Tosca, in allerbester Besetzung. Die Titelrolle singt unser neuer Gaststar, die große Teresa della Scala, vor kurzem aus Mailand eingetroffen. La Graniosa? Ja, so nennt man sie drüben in Bella Italia. Tja, Professor, unser Problem hat sich durch einen glücklichen Zufall erledigt. Danke, dass Sie gekommen sind. Leider verlorene Liebesmühe. Das Mr. Grau wird sich zeigen. Soweit, so gut. Der Fall ist zu Ende, noch ehe er richtig angefangen hat, dachte ich. Aber da lag ich falsch, wie so oft. Wie steht's, mein lieber Hedge? Zu liebenswürdig, Professor. Na, dann Prost. Ich trinke auf Ihr Genie und auf meine Dämlichkeit. Ohne die besagtes Genie nicht ganz so hell strahlen würde. Treffend bemerkt, mein lieber Hedge. Drei Tage später, Sonnabend, der 15. Februar 1902, abends. Ich war in der Met, in der Intendantenloge, mit Grau, wie am Mittwoch, nur dass diesmal der Professor fehlte. Ich hatte drei gute Gründe. Erstens war der Opernbesuch gratis. Grau hatte Van Dusen und mir, wann immer uns der Sinn danach stehen sollte, Plätze in seiner Loge angeboten. Zweitens hatte ich nichts Besseres vor. Penny hatte mir einen Korb gegeben und ich langweilte mich. Und drittens trat die berühmte Teresa della Scala heute zum ersten Mal in New York auf, als Leonore im Troubadour. Und auch die übrige Besetzung konnte sich hören lassen. Edoardo Campari, der bekannte Tenor, Bariton Antonio Scotti und Altistin Emma Calvi. Im ersten Akt keine besonderen Vorkommnisse. Maestro Bigottini dirigierte mit Schwung. Die Stars sangen aus vollem Halse, das Publikum war hingerissen. Natürlich vor allem von La Grandiosa. Der Vorhang ging auf zum zweiten Akt. Überall auf der Bühne muntere Opernzigeuner, die sangen und tranken und mit Hämmerchen auf eiserne Töpfe klopften. Damit waren sie so beschäftigt, dass sie zunächst gar nicht merkten, wie sich hinter ihnen im Bühnenboden eine Klappe öffnete und wie aus einer Versenkung auf einem Podest eine Erscheinung herauswuchs, die mir sehr bekannt vorkam. Eine Erscheinung im schwarzen Umhang mit Kapuze und Maske. Das Phantom. Aber das ist doch tot. Also ich finde, es macht einen ziemlich lebendigen Eindruck, Mr. Grau. Sehen Sie, es hat einen Revolver. Es zielt in den Orchestergraben. Unmittelbar nach dem Schuss des Phantoms gingen die Lichter aus. Stockdunkle Nacht über Bühne und Zuschauerraum, aber keine stille Nacht. Damen kreischen, Herren fluchten, Choristen stolperten zwischen Requisiten und Kulissen herum. Schon nach kurzer Zeit ging das Licht wieder an. Grau übernahm das Kommando. Ruhe, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Bewahren Sie Ruhe, alles ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr. Hoffentlich. Dio mio! Maestro Bigottini è morto! Assassinato! Kommen Sie, Mr. Edge, zur Bühne! Und da zeigte sich, dass Tenor Campari nicht übertrieben hatte. Das Phantom hatte den Dirigenten aufs Korn genommen. Er lag hinter seinem Pult, tot, eine Kugel im Kopf. Musiker und Zigeuner wirkten wie erstarrt. Ganz anders Campari und Emma Calvi, die Assocena. In allerbester Operntradition rauften sie sich die Haare, rangen die Hände und wurden dabei aufs Dramatischste unterstützt von Scotti und Teresa della Scala, die der Lärm aus ihren Garderoben gelockt hatte. Die Klappe im Boden war wieder zu. Offenbar war das Phantom nach dem Mord an Bigottini zurück in den Keller gefahren. Dann sitzt es womöglich in der Falle. Aus dem Keller gibt's nämlich nur einen einzigen Ausgang, die Treppe rechts hinten, neben den Garderoben. Und wie Sie sehen, Mr. Hedge, hat sich direkt davor unser Inspizient aufgebaut. Wie lange stehen Sie schon da, McCoy? Praktisch seit das Licht ausging, Mr. Grau. Da bin ich gleich zum Schalterkasten. Die Schalter für Bühne und Zuschauerraum waren umgelegt. Ach. Ich habe sie natürlich gleich wieder hochgestellt. Haben Sie gesehen, wer das Licht abgedreht hat? Tut mir leid, Mr. Grau. Ich habe zur Bühne geguckt. Zum Phantom. Das Phantom kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Das war auf dem Podest, als es dunkel wurde. Gut 20 Meter von den Schaltern entfernt. Merkwürdig. Tja, und weil der Schalterkasten direkt neben der Kellertreppe ist, bin ich hier stehen geblieben. Ich habe mir gedacht, ja, dass... Ja gut, McCoy, nehmen Sie sich ein paar Bühnenarbeiter, durchsuchen Sie den Keller. Aber denken Sie daran, das Phantom ist bewaffnet. Mr. Hedge, wo wollen Sie hin? Zu Professor Van Dusen, 35. Straße West. Praktisch um die Ecke. Es wird Zeit, dass sich der Experte einschaltet. Ganz meine Meinung, Mr. Hedge. Ich verständige inzwischen die Polizei. Ich erzählte dem Professor, was in der Met vorgefallen war, dass das Phantom der Oper von den Toten auferstanden war und Bigottini erschossen hatte. Wenn er sich wunderte, war es ihm nicht anzumerken. Mir offenbar umso mehr. Ich brauchte dringend einen Whisky. Bedienen Sie sich, mein lieber Hedge. Von den Toten auferstanden, sagten Sie. Ja. Das denn nun wohl doch nicht. Ganz ohne Zweifel haben wir es mit einem neuen, einem zweiten Phantom zu tun. Welche Oper stand heute Abend auf dem Programm? Tannhäuser? Die Walküre? Troubadour, Professor. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Das Phantom ist in einer Oper von Verdi aufgetreten? Sehr interessant. Bevor wir den Tatort aufsuchen, scheint es mir geboten, ja dringlich gewisse Erkundigungen einzuziehen. Hallo, Vermittlung. Verbinden Sie mich mit der Villa Palermo, Washington Heights. Ich wünsche Mr. Charles, will sagen, Don Carlo Malavita zu sprechen. Mir ging ein Licht auf. Vielleicht erinnern Sie sich an den Mafia-Mordfall, meine Damen und Herren, knapp 2 Jahre zuvor. Don Pasquale Malavita, das Oberhaupt der Schwarzen Hand oder auch Mafia, jener berüchtigten Organisation italienischer Krimineller, war ermordet worden. Und der Verdacht war auf seinen Enkel und Erben Charles gefallen. Es wäre ihm schlecht ergangen, wenn Van Dusen nicht den wahren Mörder entlarvt hätte. Dass Charles jetzt als Don Carlo, der Pate, das heißt der Chef der Mafia von New York war, verdankte er im Grunde dem Professor. Eben, das hatte ich gerade im Sinn. Geben Sie es zu, Don Carlo. Sie stecken hinter den Freunden der italienischen Oper. In Ihrem Auftrag hat Moroni das Phantom der Oper gespielt. Ich verstehe. Ihr Motiv in Ehren, Don Carlo, aber Sie haben Ihr Anliegen höchst ungeschickt vertreten. Gestatten Sie mir einen guten Rat. Kaufen Sie sich in die Metropolitan Opera ein. Nehmen Sie legalen Einfluss auf den Spielplan. Das ist einfacher, eleganter und weitaus effektiver. Gern geschehen. Noch eine Frage, Don Carlo. Heute Abend ist ein zweites Phantom der Oper aktiv geworden. Haben Sie... Wirklich nicht? Nun, wenn Sie es beim Leben Ihrer würdigen Frau Großmutter beschwören. Und warum, so frage ich mich, sollten Sie Verdis Troubadour stören wollen? Die Mafia war es also nicht. Wer dann? Wer war Phantom Nummer 2? Und warum hatte es Bigottini ermordet? Um auf diese Fragen Antwort zu finden, begab sich der Professor mit mir zur Met. Während meiner Abwesenheit hatte sich dort einiges verändert. Die Zuschauer waren nach Hause geschickt worden, die Sänger in ihre Garderoben, die Choristen und Musiker in die Kantine. Im Orchestergraben waren ein paar blaue Uniformen mit Notizbuch und Maßband zugange. Arbeiter räumten die Bühne ab und am Rande sah ich im Gespräch mit Grau eine nur allzu vertraute Gestalt, ausladend und mit übergroßen Füßen. Sieh da, Detective Sergeant Caruso. Die Leuchte der Polizei, das kriminalistische Superhirn. Wir können wieder gehen, Professor. Der Fall ist schon so gut wie gelöst. Der Professor kann von mir aus bleiben. Hauptsache, Sie verschwinden, Mr. Hedge. Die Freude werde ich Ihnen nicht machen, alter Kumpel. Sagen Sie mal, da wir uns ausgerechnet in der Oper treffen, sind Sie eigentlich verwandt? Oh nein, nicht schon wieder. Mit Enrico Caruso, dem weltberühmten Tenor aus Neapel. Sie sind jetzt schon der 20., der mich das fragt, Mr. Hedge. In einer halben Stunde. Aber ich will es wirklich wissen, Caruso. Sind Sie oder sind Sie nicht? Keine Ahnung. Vielleicht. Wir Carusos sind eine große Familie. Sie müssen verwandt sein, Caruso, mit einem Vornamen wie Rigoletto. Zu Ihrer Information, Mr. Hedge. Mein voller Name lautet Rigoletto Nabucco Manrico Caruso. Bravo, da capo. Manrico? Insofern dürften Sie prädisponiert sein, einen während einer Troubadour-Aufführung verübten Mord zu untersuchen, Detective Sergeant. Eine gute halbe Stunde war Caruso schon in der Met, und in dieser Zeit war er recht fleißig gewesen. Zuerst hatte er mit seinen Leuten den Keller durchsucht, was der Inspizient schon vor ihm getan hatte. Das Phantom hatten sie nicht gefunden, wohl aber auf der kleinen Hebebühne einen schwarzen Umhang und einen Revolver. Smith & Wesson Kaliber 44, Allerweltsmodell, können Sie an jeder Ecke kaufen. Die Tatwaffe? Dr. Klenne meint ja. Die Leiche wurde also bereits pathologisch begutachtet. Begutachtet und abtransportiert, Professor. Ins Bellevue Hospital. Da können Sie sie sich gerne angucken, wenn Sie wollen. Pathologie, Tatwaffe. Das mag alles für Sie, meine Herren, ja sehr interessant sein. Aber was ich wissen möchte, ist, wo steckt das Phantom? Der Keller hat nur einen Ausgang und der war ständig bewacht. Das Phantom muss noch im Keller sein. Da ist es aber nicht, Mr. Grau. Wir haben den Keller gründlich durchsucht und abgeklopft. Und darauf verstehen Sie sich, Detective Sergeant. Wissen Sie, was ich glaube, Professor? Nun? Ich glaube, wir haben es mit einer Art, nun ja, übernatürlicher Manifestation zu tun. Ach, Unfug. So, Dann erklären Sie mir doch mal, wie jemand, der 20 Meter vom Schalter entfernt ist, das Licht ausknipsen kann. Ein Komplize, Mr. Grau. Wer? Na, wer oder was sonst? Fragen Sie sich lieber, aus welchem Grunde die Beleuchtung ausgeschaltet wurde. Hm? Ich weiß nicht. Natürlich nicht, Mr. Grau. Ja, sagen Sie es schon, Professor. Machen Sie es nicht so spannend. Das Phantom der Oper benötigte eine kurze Periode der Finsternis und der Verwirrung, um unbemerkt zu verschwinden. Verschwinden? Ja, wie denn? Indem es sich eilends des Umhangs und der Waffe entledigte, die Hebevorrichtung mit den abgelegten Objekten in den Keller zurückfahren ließ, die Maske in seiner Kleidung verbarg und unbeargwöhnt und scheinbar unschuldig sich unter die Personen auf und hinter der Bühne mengte. Ein echter Phantusen. Genial und plausibel. Das Phantom musste also einer der Menschen sein, die sich, als es wieder hell wurde, im Bühnenbereich aufgehalten hatten. Einer von 100 oder mehr. Das machte die Angelegenheit nicht gerade übersichtlicher. Aber nur auf den ersten Blick. Die große Zahl ließ sich reduzieren. Nachdem er aus dem Keller aufgetaucht war, hatte Caruso das technische Personal vernommen. Bühnenarbeiter, Beleuchter, den Inspizienten. Für die Zeit, in der das Phantom auf- und abgetaucht war, gaben sie sich alle einwandfreie Alibis. Von draußen konnte das Phantom übrigens auch nicht gekommen sein. Das Hauptportal war seit Beginn der Vorstellung verschlossen und der Portier am Bühneneingang schwor, dass keine Menschenseele die Met betreten hatte. Außer denen, die beim Troubadour zu tun hatten natürlich. Und dass buchstäblich niemand das Opernhaus verlassen hatte. Ich vergesse, Professor. Hm? Einer der Bühnenarbeiter hat mir eine merkwürdige Geschichte erzählt. Hey, Sie da, Ray, oder wie Sie heißen. Kommen Sie mal her. Ryan. Paddy Ryan, Sir. Zu Ihren Diensten, Sir. Berichten Sie dem Herrn Professor, was Sie am Mittwochabend gesehen haben, auf dem Stürboden. Warum nicht, Sir? Vielleicht lässt der Herr Professor ja was springen. Geben Sie dem Mann einen Ball. Wenn Sie meinen Professor... Hier, Paddy, dann sing mal schön. Ja. Mittwoch. Lohengrin. Als alle anfingen zu niesen, das war vielleicht komisch. Ja, hier. Und? Weiter, guter Mann. Ja, da... habe ich was gehört, oben am Schnürboden. Ich habe hochgeguckt und was habe ich gesehen? Na was? Zwei Phantome, Herr Professor, habe ich gesehen. Zwei Phantome. Glauben Sie dem Mann kein Wort, Professor. Ryan ist ein notorischer Alkoholiker. Er hat doppelt gesehen. Habe ich nicht, Mr. Rau. Nur ein Schluck. Habe ich Mittwoch getrunken, einen winzigen Schluck. Ich habe sie ganz deutlich gesehen. Zwei Phantome mit Maske und so. Und ein Phantom hat das andere geschubst. Und da ist es runtergefallen. Das andere, nicht das eine. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Professor verstand. Und der Professor glaubte ihm. So ist das in der Amateurkriminologie. Was der Meister glaubt, hat der Assistent nicht anzuzweifeln. Und eine mentale Blindschleiche wie Caruso schon gar nicht. Damit stand fest, Phantom Nummer 2 hatte nicht nur Bigottini ermordet, sondern auch 3 Tage vorher Phantom Nummer 1, alias Moroni. Der Fall wurde immer undurchsichtiger, dachte der Assistent. Der Meister war natürlich anderer Meinung. Eine höchst aufschlussreiche Information, meine Herren. Sagen Sie, Mr. Grau, wer von den heute in der Oper Anwesenden befand sich auch am Mittwochabend im Hause? Der Chor natürlich. Zum Zeitpunkt der Morde komplett auf der Bühne, insofern entlastet. Gleiches gilt, cum canus alles, für das Orchester. Was ist mit den Sängern? Nix. Wagner-Sänger treten nicht in Verdi-Opern auf. Und umgekehrt. Moment mal. Mir fällt was ein. Mittwoch war eine Sonderprobe angesetzt, abends um 8. für unsere vier Italiener, della Scala, Calvi, Campari und Scotti. Weil Signorina della Scala erst letzte Woche angekommen ist, Troubadour, Maskenball und natürlich Tosca. Die Gala-Aufführung morgen, mein Gott, wenn ich daran denke. Der italienische Botschafter hier, das Haus voller Ehrengäste und irgendwo ein mörderisches Phantom, das jeden Augenblick wieder zuschlagen kann. Bewahren Sie Ruhe, Mr. Grau. Wo befindet sich Ihr Probenraum? Hinten im dritten Stock. Wer hat die Probe geleitet? Irgendein Korrepetitor. Etwa Moroni? Ja, richtig, das war Moroni. Sehr interessant. Oder was meinen Sie, Detective Sergeant? Ich, Professor? Interessant, ja. Interessant, kann man wohl sagen. So, und was gedenken Sie nun zu unternehmen? Unternehmen? Mal überlegen. Sehr richtig, Detective Sergeant. Sie bitten die vier Sänger zwecks Vernehmung auf die Bühne. Genau, Professor, genau was ich vorhatte. Wachtmeister O'Brien! Zuerst zierten sie sich. Wer was von ihnen wollte, sollte gefälligst zu ihnen in die Garderobe kommen. Aber Wachtmeister O'Brien machte ein so grimmiges Gesicht, dass sie sich dann doch zur Bühne bemühten, unter Protest. Besonders angefasst fühlten sich Edoardo Campari, klein, dick und laut, und Teresa della Scala, groß, dick und noch lauter. Sono prima donna assoluta, sono diva, stella, come si dice, star, ich, star. Anch'io divo, auch ich star. Größte Tenor in Welt. Ich dachte, das ist Caruso. No, no, Campari. Caruso. Oh, hier, Caruso. Gewiss, gewiss. Und es versteht sich von selbst, dass es sich bei Signorina Calvi und Signor Scotti um die bedeutendste Altistin bzw. den berühmtesten Bariton handelt. Si, si. Senza dubbio. Und da wir dies nun ein für alle Mal festgestellt haben, können wir wohl zur Sache kommen. Wie Mr. Grau aussagt, haben Sie alle sich am Mittwochabend hier in der Metropolitan Opera aufgehalten, um mit dem Korrepetitor Moroni zu proben. No, no, no. Nessuna prova, kein Probe. Wir warten, ma Moroni er nix kommen. Sie? Natürlich nicht, weil er eine wichtige Verabredung hatte auf dem Schnürboden mit einem Beutel Schnupftabak. So ist es, mein lieber Hedge. Sie haben also im Probenraum gewartet, meine Herrschaften. No, Professore. Oh no, ich nicht warten. Sono diva, sono prima donna. Wir wissen es, Signorina, wir wissen es. Was taten Sie, wenn Sie nicht gewartet haben? Sie war in die Garderobe gegangen, um ihre Kostüme durchzusehen, sagte sie, mit Rosina, ihrer Zofe. Auch Campari war in seiner Garderobe gewesen, allerdings solo. Sein Kammerdiener hatte Ausgang gehabt. Emma Calvi hatte einen einsamen Spaziergang am Broadway gemacht. Scotty war als einziger im Probenraum geblieben und hatte Pensionen gelegt. Und dies, meine Herren, bedeutet? Nun? Drei von den Vieren haben kein Alibi, Professor. Sehr gut, Caruso. Kein Alibi, soweit es den Mord an Moroni am Mittwoch betrifft. Am heutigen Abend jedoch. Soll das etwa heißen, Sie verdächtigen meine Stars, Professor? Warten wir es ab, Mr. Grau. Am nächsten Abend wimmelt es in der Met von Polizisten in Zivil, im Parkett, auf den Rängen, hinter der Bühne. Vor allem natürlich in der Nähe der Ehrenloge, links über dem Orchestergraben. Detective Sergeant Caruso hatte sich einen ganz besonderen Platz ausgesucht. Er steckte im Souffleurkasten, um das Geschehen auf der Bühne aus nächster Nähe zu überwachen. Der Ehrengast erschien, der Fürst von Monteleone, Botschafter des Königreichs Italien. Die italienische Nationalhymne wurde gespielt. der Vorhang ging auf. Tosca, erster Akt. Kleine Pause. Zweiter Akt. Große Pause. Ah, Vissi d'arte, Vissi d'amore. Singt sie nicht wie ein Engel, unsere Graniosa? Sehr schön, Mr. Graham. Sehr hell. Sehr laut. Aber mit ihrem Cavaradossi ist nicht viel los. Wird Zeit, dass er erschossen wird. Ich kann Ihnen nicht widersprechen, Mr. Hedge. Camparis große Zeit ist vorüber. Unter uns. Ich stehe in Verhandlungen mit Signor Caruso und hoffe, ihn für unser Haus zu gewinnen. In der nächsten Saison werden Sie einen anderen Cavaradossi hören. Kann ich das veröffentlichen, Mr. Grau? Im Daily New Yorker? Ja. Bitte noch nicht, Mr. Hedge. Aber ich verspreche Ihnen, ich gebe Ihnen Bescheid, sobald der Vertrag unterschrieben ist. Der Professor und ich, wir saßen wieder in der Intendantenloge. Mr. Grau hatte sich von seinem Ehrengast losgerissen und war zu uns gekommen, um ein bisschen Smalltalk zu machen. Die Pause zog sich hin. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Professor. Einen Brief, Mr. Grau? Etwa vom Phantom? Sieht so aus, Mr. Hedge. Vorhin habe ich den Zettel auf dem Schreibtisch gefunden, gegen 7. Gegen 7? Und dann informieren Sie mich erst jetzt? Tut mir leid, Professor. Der Trubel, wissen Sie, der Druck, der Fürst, die Gala. Mein lieber Hedge, walten Sie Ihres Vorleseramtes. Aber das ist italienisch, Professor. Keine Ausflüchte, lesen Sie. Wenn Sie es so sehen, Professor. Ora di morte e di vendetta torna rimbomba per l'orbe intero. Stunde des Todes und der Rache. Töne, dröhne durch die ganze Welt. Macbeth. Shakespeare? Verdi. Ach so, die Oper. Und dann steht da Arturo Bigottini. Und hinter dem Namen ist ein dickes schwarzes Kreuz. Und darunter Ecco la vendetta di Farinelli. Das ist Farinellis Rache. Wer ist Farinelli? Ein zu seiner Zeit hochberühmter italienischer Kastrat, mein lieber Hedge. Kastrat, ist das sowas wie ein Eunuch? Im Italien des 17. und 18. Jahrhunderts, Mr. Hedge, war es üblich, begabte Sängerknaben zu kastrieren, damit sie auch als Erwachsene ihre hohen, klaren Stimmen behielten. Ist ja schauderhaft. Und dieser Kastrat Farinelli, ist das Phantom der Oper? Wohl kaum, mein lieber Hedge. Farinelli starb vor etwa 150 Jahren. Heutzutage gibt es keine Kastratensänger mehr. Sagen Sie das nicht, Professor. Ich erinnere mich an einen Skandal auf Sizilien vor 7, 8 Jahren. Die Sache wurde zwar schnell unter den Teppich gekehrt von höchster Stelle, aber so viel kam doch raus, dass es um Kastraten ging. 2 Kastraten. Und wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht... Ja, was ist denn? Signor Direttore, un delitto terribile. Das war Rosina, die Zofe von Teresa della Scala, mit einer schlimmen Botschaft. Ihre Herrin hatte sich im Gesicht verletzt durch eine Rasierklinge, die in ihrem Handtuch versteckt war und würde im dritten Akt nicht auftreten können. Das Phantom. Das Phantom steckt dahinter, da bin ich sicher. Die zweite Besetzung muss einspringen. Miss Geraldine Farrar, ein vielversprechender junger Sopran. Ich werde mich sofort darum kümmern. Sie entschuldigen mich, meine Herren. Nach kurzer Verzögerung ging es weiter. Wie Ihnen als gebildete Menschen vermutlich bekannt ist, meine Damen und Herren, spielt der dritte Akt von Tosca auf der Engelsburg im Morgengrauen. Nach längerem Hin- und Hergesinge zwischen Tosca und ihrem Geliebten, dem gefangenen Revolutionär Cavaradossi, marschiert ein Exekutionskommando auf, um Cavaradossi zu erschießen. Als der Offizier das Kommando gibt, dreht ein Soldat sich zum Publikum und während seine Kameraden ihre Platzpatronen abfeuern, tritt er vor, ins Licht, das Gewehr im Anschlag. Der Soldat trägt einen schwarzen Umhang und eine Maske. das Phantom der Oper. Es zielt. In der Ehrenloge bricht der Fürst von Monteleone zusammen. Das Phantom geht langsam rückwärts zur rechten Seite und hält dabei mit dem Gewehr alle auf und hinter der Bühne in Schach. Auch Caruso, der versucht hat, aus dem Souffleurkasten zu klettern und kläglich stecken geblieben ist. Dann ist das Phantom in den Kulissen verschwunden. Eine ungeheure Verwirrung bricht aus. Ich überlege gerade, ob ich über die Brüstung auf die Bühne springen soll. Da geht die Tür auf. Mr. Grau. Professor, Mr. Hedge, kommen Sie schnell. Zur Ehrenloge? Was wollen Sie denn da? Na, der Fürst. Der Fürst ist tot, dem können Sie nicht mehr helfen. Wir müssen zur Garderobe von Teresa della Scala. Da ist das Phantom drin, es hat sich eingeschlossen. Und Signorina della Scala? Ist auch drin. Und Ihre Zofe, beeilen Sie sich, wir müssen sie retten. Während wir uns auf Graus privater Wendeltreppe nach unten drehten, wollte der Professor vom Intendanten unbedingt was über den sizilianischen Kastratenskandal erfahren. Ausgerechnet jetzt, als ob es nicht wirklich Wichtigeres gäbe. Ist mir gerade wieder eingefallen, Professor. Der Fürst von Monteleone, der war's, um den ging's. Ihr soeben ermordeter Ehrenwärter, Mr. Gau, äußerst aufschlussreich. Der leistete sich damals aus seinem Schloss eine Privatoper. Und weil er Barockopern in historischer Originalbesetzung hören wollte, musste sein Opernchef zwei Bauernjungen mit guten Singstimmen aussuchen. Und die ließ der Fürst kastrieren. Er nannte sie Farinelli und Porporino, nach zwei bekannten Kastraten im 18. Jahrhundert. Farinelli soll sich zu einem erstklassigen Sänger entwickelt haben. Der Opernchef des Fürsten, hieß er Arturo Bigottini? Ja, das war Bigottini. Er ging nach Amerika, als die Sache rauskam. Und der Fürst wurde als Botschafter nach Burma geschickt, zur Strafe. Und die Kastraten, was wurde aus Farinelli und Popolino? Keine Ahnung, die sind weggelaufen, verschwunden. Vor der Garderobe ballte sich eine Menschentraube. Sänger, Choristen, Bühnenarbeiter. Campari und Scotty, der den Scapia gesungen hatte, waren auch dabei. Alle hämmerten aufgeregt gegen die Tür, hinter der man Sopran und Zofe um Hilfe rufen hörte. Aber die Tür blieb zu, bis Caruso erschien. Wie ich später hörte, war er aus dem Souffleurkasten geflutscht, wie der Korken aus einer Champagnerflasche, nachdem die Souffleuse ihm ein brennendes Streichholz an die Sitzfläche gehalten hatte. Der Detective Sergeant schob die ineffizienten Operntypen beiseite und warf sich mit der ganzen Wucht seines pastagestählten Körpers gegen die Tür. Aiuto! Aiuto! Hilfe! Teresa! Wo ist Teresa? Das Phantom sehe ich auch nicht. La prima donna, dove? Il fantasma! Il fantasma dell'opera! La signorina, sie werden svenuta, ohnmächtig. Sie packen, e fuori, hinaus. Ecco, la finestra. Richtig. Die Garderobe des Stars war die einzige Garderobe der Met mit einem Fenster und das stand offen. Es ging auf einen kleinen Innenhof. Caruso stieg raus, ich stieg ihm nach, Dito, Scotty und Campari. Van Dusen blieb mit Grau in der Garderobe und kümmerte sich um die aufgelöste Zofe. Wir sahen uns um. Keine weiteren Fenster, eine einzige Tür und die war abgeschlossen. Da machte Caruso eine Entdeckung. Mr. Hedge, sehen Sie mal. Was ist denn? Der Gullideckel. Liegt nicht richtig auf. Und was ist das da in der Ritze? Was Schwarzes, ein Stück Stoff. Vom Umhang des Phantoms? Ah, da könnten Sie recht haben, Mr. Hedge. Helfen Sie mir, den Deckel zur Seite zu schieben, Caruso. Wird gemacht, Mr. Hedge. Ein dunkler Schacht und eine Leiter. In die Unterwelt, in die Kanalisation. Dahin hatte das Phantom die Primadonna entführt. Wir mussten hinterher. Caruso zwängte sich durch die Öffnung und kletterte voran, gefolgt von Scotty und meiner Wenigkeit. Campari blieb oben. Er hatte ganz plötzlich furchtbare Kopfschmerzen. Richtig. Die Garderobe des Stars war die einzige Garderobe der Met mit einem Fenster, und da stand offen. Es ging auf einen kleinen Innenhof. Caruso stieg raus, ich stieg ihm nach, Dito Scotti und Campari. Van Dusen blieb mit Grau in der Garderobe und kümmerte sich um die aufgelöste Zofe. Wir sahen uns um. Keine weiteren Fenster. Eine einzige Tür, und die war abgeschlossen. Da machte Caruso eine Entdeckung. Mr. Hedge, sehen Sie mal. Was ist denn? Der Gullideckel. Liegt nicht richtig auf. Und was ist das da in der Ritze? Was Schwarzes, ein Stück Stoff. Vom Umhang des Phantoms? Ah, da könnten Sie recht haben, Mr. Hedge. Helfen Sie mir, den Deckel zur Seite zu schieben, Caruso. Wird gemacht, Mr. Hedge. Oh. Ein dunkler Schacht und eine Leiter. In die Unterwelt, in die Kanalisation. Dahin hatte das Phantom die Primadonna entführt. Wir mussten hinterher. Caruso zwängte sich durch die Öffnung und kletterte voran, gefolgt von Scotty und meiner Wenigkeit. Campari blieb oben. Er hatte ganz plötzlich furchtbare Kopfschmerzen. Etwa 5 Meter unter der Oberfläche endete die Leiter, an einem Kanal, in dem sich eine übel riechende Brühe dahinwälzte. Daneben ein schmaler Laufsteg und auf dem Laufsteg, ein Stück voraus, ein Licht, eine Blendlaterne. In ihrem Schein sahen wir... Teresa. Miss della Scala. La Grandiosa. Morta. Sie lebt. Oh, una larva orribile. Aida, ma, dove il fantasma? Genau, wo steckt das Phantom, Miss? Oh, uscito, fugato, gelaufen fort. Aha. Der Boden ist ihm zu heiß geworden, wie wir Fachleute sagen. Wir waren ihm zu dicht auf den Fersen. Hier. Hier liegt der Umhang. Und die Maske. Und ein Brief an Mr. Grau. Oh, prego, Signori. Sie mich bringen wir fort. In Guardaroba. Das Phantom musste warten. Wir waren 3 Kavaliere und wussten, Ladies first. Immer und überall. Mit vereinten Kräften hieften wir die nicht eben federleichte Sängerin die Leiter hoch und schleppten sie in ihre Garderobe. In der Garderobe warteten der Professor, Grau, Campari und die treue Rosina, die sich gleich ihrer mitgenommenen Herren annahm. Wir berichteten kurz, und ich übergab Grau den Phantombrief. Nuovo delitto, e necessario, compiersi dell'opera fatale, wieder Macbeth. Ja, und was heißt das? Neue Untat, sie ist nötig, vollendet werden muss das verhängnisvolle Werk. Dann folgt Il Principe di Monteleone, schwarzes Kreuz, und wie im ersten Brief, Ecco la vendetta di Farinelli. Sehr schön. Ich sehe es Ihnen an, Professor, der Fall ist klar. Der Fall, mein lieber Hedge, war bereits klar, bevor wir diese Garderobe betraten. Wenn Sie gestatten, meine Herrschaften, werde ich in gebotener Kürze ausführen. Ach, prego, Professore. Prego, Signori. Ich müssen riposarsi e cambiarsi. Ruhen aus und, come si dice... Die Signorina della Scala wünscht sich umzukleiden, meine Herren. Wir sollten uns zurückziehen. Wir sollten bleiben, meine Herren. Die Signorina kann ihre Kleidung hinter dem Paravent wechseln. Sie fürchten das Phantom, Professor? Der Professor hat recht. Womöglich kommt der Kerl zurück. Besser wir bleiben als Wächter. Guardiani, sì, sì. È necessario. Wie Macbeth so treffend sagt. Während die Primadonna von ihrer Zofe assistiert sich hinter dem Wandschirm umzog, nutzte Van Dusen Zeit und Gelegenheit, um das zu tun, was er am liebsten tut. Er dozierte kriminologisch vor einem andächtigen Publikum bestehend aus Grau, Scotty, Campari, Caruso, Hutchinson, Hedge und wohl auch den beiden Damen hinter dem Wandschirm. Und womit fing er an? Mit dieser alten Geschichte aus Sizilien, vom opernbegeisterten Fürsten von Monteleone, seinem Handlanger Bigottini und den beiden verschwundenen Kastraten Farinelli und Porporino. Verschwunden? Mitnichten, meine Herrschaften, sie befinden sich hier, unter uns, in New York. Wohin sie sich begeben haben, um die sich ihnen bietende Möglichkeit zur lang ersehnten Rache zu nutzen. Rache an den zwei Männern, welche sie so grausam verstümmelt hatten. Als sie von den Anti-Wagner-Machenschaften der Schwarzen Hand, von den Phantomaktivitäten Moronis erfuhren, für gebürtige Sizilianer wahrlich kein Kunststück, da entschlossen sie sich, ihren Rachefeldzug in der Maske des Phantoms zu führen. Warum? Ich meine, warum so kompliziert? Warum haben sie Bigottini und dem Fürsten nicht einfach Gift in den Kaffee geschüttet? Weil dies für sie zu einfach gewesen wäre, mein lieber Hedge. Farinelli und Porporino haben, wie Sie sich ausdrücken würden, die Oper im Blut. Sie wollten eine spektakuläre, eine laute, eine grelle, kurz eine opernhafte Rache. Deshalb tötete Farinelli den Correpetito Moroni und übernahm seinen Part als Phantom der Oper. Und als Phantom ermordete er Bigottini wie auch den Fürsten von Monteleone. Worauf er sich in die Kanalisation abgesetzt hat. Dabei fällt mir ein... Wohin wollen Sie, Detektiv Sarge? Zum Präsidium, Großalarm auslösen. Nicht nötig. Das Phantom der Oper hält sich nicht in der Kanalisation auf. Was? Farinelli, das Phantom der Oper ist... Der Professor hatte den Wandschirm umgeworfen. Blitzschnell hüllte die Zofe ihre äußerst spärlich bekleidete Herren in einen Morgenrock. Nicht schnell genug. Wir hatten es alle gesehen. Die Person, die sich Teresa della Scala nannte, war keine Frau. Sie war ein Mann. Mehr oder weniger. Eher weniger. Denn ihr fehlten die wohl wichtigsten Attribute der Männlichkeit. Ein Kastrat. Sie ist ein Kastrat. Ganz recht, Mr. Grau. Farinelli, das Phantom der Oper. Nur er, der große Sopran, kam in Frage. Bei allen drei Morden war er in der Oper anwesend. Scotty und Campari auch. Imbezile. Und Emma Calvi, vergessen Sie die nicht, Professor. Professor Van Dusen pflegt nichts und niemanden zu vergessen, Mr. Grau. Emma Calvi befand sich auf der Bühne, in der Rolle der Azucena, als das Phantom auftauchte und Bigottini erschoss. Desgleichen Manrico alias Eduardo Campari. Sì, sì, sono innocente! Aber Scotty, Professor, der war nicht auf der Bühne. Gestern nicht als Graf Luna und heute nicht, weil Scapia schon im zweiten Akt erstochen wird. Stupidaggini! Dummes Zeug, sehr richtig, Signor Scotty. Ein Bariton als Kastrat, mein lieber Hedge, ich bitte Sie. Ein Sopran hingegen... Dann hat er sich also selbst entführt. Raffiniert. Aber der zweite Kastrat, dieser Porporino... Ist ohne jeden Zweifel Rosina, Zofe und Komplize Farinellis. Alles klar, Professor. Haben Sie wieder mal toll hingekriegt, muss ich Ihnen lassen. Professore, Tordio, Tordio, Abietto, Vile. Tosca. Ich hasse dich, du Teufel, du Scheusal. Wie melodramatisch, Signor Farinelli. Tutto è finito. Sulla terra per noi, Porporino. Aida, alles ist zu Ende auf Erden für uns. Il veleno. Gift. Gift? Oh. Greifen Sie ein, Detective Sergeant. Es war zu spät. Farinelli und Porporino hatten das Giftfläschchen schon geleert. Sie sanken aufs Sofa. Ihre Augen schlossen sich. Oh, Terra, Addio. Addio, Valle di Pianti. Ecco. La forza del destino. Zwei Jahre später, in einem Pariser Bistro, erzählte Hutchinson Hatch den Fall des Phantoms der Oper seinem Kollegen Gaston Leroux. Dieser hatte keinerlei Skrupel, sich den Stoff anzueignen und zu einem seinerzeit recht bekannten Sensationsroman umzugestalten. Dabei strich er nicht nur den realen kriminologischen Gehalt zugunsten alberner, melodramatischer Elemente, er besaß auch die grenzenlose Unverschämtheit, den Hauptakteur, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus von Dusen, den großen Wissenschaftler, den konkurrenzlosen Amateurkriminologen, die einmalige Denkmaschine, mit keinem Wort zu erwähnen. Na, wenn das keine Majestätsbeleidigung ist. Ich kann Ihnen nicht widersprechen, mein lieber Hedge. Professor van Dusen und das Phantom der Oper. Kriminalhörspiel von Michael Kuse. Musik.